1. Ein Botschaft des Herrn in Israel, übermittelt durch den Propheten Malachi. 2. Der Herr erklärt, ich habe geliebt. Wenn jedoch fragt, waring sich dies lieb seht, antwortet der Herr, Esau war Jacobs Bruder, doch ich habe Jacob geliebt. 3. Esau hingen habe ich abgelent, so dass ich sein Bergregion in zu einer Wust machte und sein Erbe den Schakalen der Steppe jubilees. 4. Sollte idem denken, obwohl unser Land zerstört wird, wer den wir die Ruinen wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscheren, sie mogen bohren, doch ich werde es wieder niederreißen, so dass man sie Gebiet der Gottlosigkeit von das Volk, dem der Herr auf Uexernt nennen wird. 5. Erwerdet dies mit eigenen Augen sehen und anerkennen müssen, der Herr ist groß, weit über die Grenzen Israels hinaus. 6. Der Herr der Herrscheren spricht zu you Priesten, die seinen Namen intert, ein Sohn et seinen Vater, und ein Diener respektiert seinen Herrn. Wenn ich nun eu Vater bin, wo bleibt die mir zuste Hände ere? Und wenn ich eu Herr bin, wo ist die erfurcht, die mir schuldet? Frag jedoch, womit haben wir deinen Namen intert? 7. Bringt unrein spies auf meinen Alter da in frag denek, womit haben wir dich intert? Debi sagt selbst, der Tisch des Herrn ist verrachtenswert. 8. Der Herr der Herrscheren fragt, wenn ein Blindstier als Opfer darbringt, seht darin nichts Falsches, ebenso wenig, wenn ein Lahms oder Krankstier opfert. Versuch doch einmal, es eurem Statthalter als Geschenk zu geben, wird sich darüber freuen oder euch wohlwollend begegnen. 9. Nun versuch doch, Gott nade zu bitten, damit uns barmherzig ist. Da dies von eurer Hand geschieht, kann dann überhaupt noch jemandem von euch nade erweisen, spricht der Herr der Herrscheren. 10. Ich wünschte, jemand von euch würde die Tempelturen schließen, damit nicht lange verjeblich für auf meinem Alter ansundet, spricht der Herr der Herrscheren. Ich habe kein gefallenen Juken begehr kein opfergeben aus eurer Hand. 11. Den von Osten bis Westen word mein Name unter den Volken als groß anerkannt, und überall wer den meinem Namen Weyroch und Rainer opfergeben dargebracht, denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscheren. 12. Aber entweit meinen Namen, indem sagt, der Tisch des Herrn ist unbedeutend, und die Spies, die darauf liegt, ist verrachtenswert. 13. Beklart euch, was für ein Last ist das, und verrachtet es, spricht der Herr der Herrscheren. Bringt gerobt, lami und kranky tier als Opfer dar. Solti ich solche gaben von eurer Hand nehmen, spricht der Herr. 14. Verflucht sei der Betrüger, der ein mannliches Tier in seiner Herd besitzt und ein gelabter bleckt, dann aber dem Herrn ein minderwertiges weibliches Tier opfert. Den ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscheren, und mein Name wird unter den Nationen gefurchtet.